Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 274, an Goethe, Jena, den 2. Februar 1797. Mit der gestrigen Sendung haben Sie mich recht erquickt, denn ich bin noch nie so in der Not gewesen, die Horen flott zu erhalten als jetzt. Die Arbeit vom Maler Müller soll mir sehr lieb sein, er ist sicher eine unerwartete und neue Figur, und es wird uns auch sehr helfen, wenn ein Streit in den Horen eröffnet wird. Die Lenzianer, soweit ich bis jetzt hineingesehen, enthalten sehr tolles Zeug, aber die Wiedererscheinung dieser Empfindungsweise zu jetzigen Zeiten wird sicherlich nicht ohne Interesse sein, besonders da der Tod und das unglückliche Leben des Verfassers allen Neid ausgelöscht hat und diese Fragmente immer einen biografischen und pathologischen Wert haben müssen. Zu einem Nachfolger des Cellini wäre Virville wohl sehr brauchbar, nur müsste er freilich nicht sowohl übersetzt als ausgezogen werden. Wenn Sie selbst sich nicht daran machen wollen und auch nichts anders massegebendes wissen, so will ich mich an den Virville machen und bitte mir ihn zu dem Ende zu senden. Niethammer, der diesen Brief mitnimmt, ist in der Angelegenheit nach Weimar gereist, sich beim Geheimen Rat Vogt wegen einer außerordentlichen Professur in der Theologie zu melden. Es ist nämlich ein anderer philosophischer Professor namens Lange darum eingekommen, und Niethammers ganzer Lebensplan ist davon abhängig, dass dieser Lange, der viel neuer ist als er, ihm nicht zuvorkomme. Niethammer wird Sie bitten, Ihnen seine Angelegenheit vortragen zu dürfen, und Sie werden diese arme Philosophie nicht stecken lassen. Er ist nicht so unbescheiden, Ihnen zur Last fallen zu wollen. Er wünscht bloß, dass Sie dem Geheimen Rat Vogt und, wenn es Gelegenheit dazu gäbe, dem Herzog selbst davon sagen möchten, dass Sie ihn kennen und einer solchen Beförderung nicht für unwürdig halten. Dass mein Plänchen auf Ihr Gartenhaus unausführbar ist, beklage ich sehr. Ich entschließe mich ungern, hier sitzen zu bleiben, denn wenn Humboldt erst fort ist, so bin ich schlechterdings ganz allein, und auch meine Frau ist ohne Gesellschaft. Ich will mich doch noch erkundigen, ob das Gartenhaus des Geheimen Rat Schmidt nicht verkäuflich ist, denn wäre es gleich in seinem jetzigen Zustand nicht bewohnbar, so könnte ich es doch, wenn es mein eigen wäre, instand richten lassen, welches ich auch bei dem Professor Schmittischen hier tun müsste. Leben Sie aufs beste Wohl und kommen Sie ja, sobald Sie können. S.C.H.